Organisierung, die Fähigen verbreiten, die Lüge der Regierung, der Arme der Welt. Jeden Tag mit Drogen, die Städte überschwemmen mit neuen Drogen. Und wir ist die Union, ein einziger Mission. Reiche werden reicher und so geht's nicht. Demokratie und sind nur die Gesetze. Der Nationalismus wird auf der Strecke. Bis zur Kommen liegt in uns Land.